Good morning. Guten Morgen und guten Morgen und guten Morgen. Almost over with 1 Corinthians 16. Fast fertig mit 1. Korinther 16. That's the end of the whole letter. Das ist das Ende des ganzen Briefes. Then we have to think what we will do next. Dann müssen wir uns überlegen, wie es weitergeht. Oh, we come to verse 20. Wir kommen zu Vers 20. All of your fellow believers here in Ephesus sent their greetings. Alle eure Glaubensgeschwister hier in Ephesus lassen euch grüßen. Ephesus was a very big church. Ephesus war eine sehr große Gemeinde. And remember, that's where he was at that time. Erinnere dich, Paulus war genau zu dieser Zeit dort. Because he said, I'm going to stay here for a while. Denn er sagt, ich werde eine Weile hier bleiben. When he was writing this letter, als er diesen Brief schrieb, it was very obvious that he told the church about the Corinthians. Ist es sehr offensichtlich, dass er der Gemeinde in Ephesus von den Korinthern erzählte? Because he said, I'm going to stay here until Pentecost, and while I'm here, I'm going to write a letter to them. Denn er sagt, ich werde bis Pfingsten hier bleiben und während ich hier bin, werde ich einen Brief an sie schreiben. So the Ephesians cared so much. Die Epheser sorgten sich offensichtlich so sehr. They made sure that he also was greeting them on their behalf. Dass sie sich vergewisserten, dass er sie auch in ihrem Namen grüßte. Then comes a verse that I don't know how to interpret. Dann kommt ein Vers, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn auslegen soll. I don't like that word. Ich mag diesen Vers nicht. Do you know what Paul says? Weißt du, was Paulus jetzt sagt? He says, greet one another with a sacred or a holy kiss. Er sagt, grüßt einander mit einem geistlichen, einem heiligen Kuss. Why don't I like this verse? Warum gefällt mir dieser Vers nicht? It's a beautiful verse. Grundsätzlich ist es ein schöner Vers. Here is what I believe what Paul was saying. Ich denke, Paulus will damit Folgendes sagen. This was a very, very cultural thing. Das war eine sehr, sehr kulturelle Sache. I remember when I was a young guy, I was still a kid. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, ich war immer noch ein Kind. That there was a certain group of Christians from another country. Gab es eine bestimmte Gruppe von Christen aus einem anderen Land. And they believed that this had to be taken literally. Sie glaubten, dass sie dies wörtlich nehmen müssen. So when they got together, they greeted you with a sacred, with a holy kiss. Wenn sie zusammenkamen, begrüßten sie dich mit einem geistlichen, mit einem heiligen Kuss. Men to men and women to women. Männer zu Männern und Frauen zu Frauen. And I remember I was this kid. Ich erinnere mich, dass ich ein Kind war. And then this old man with a slobbery mouth and the smelly breath kissed me on my mouth. It wasn't nice. Und dann küsste mich dieser alte Mann mit dem schlabbrigen Mund und dem stinkenden Atem auf meinen Mund. Das war nicht schön. But I still believe, though, it's an order that we as Christians have been given. Ich sehe es aber immer noch als eine Anweisung, die wir als Christen erhalten haben. Just have to remember that in their culture that was the way of showing true brotherly affection. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass dies in ihrer Kultur die Art war, wahre brüderliche Zuneigung zu zeigen. As I've traveled all over the world, auf meinen Reisen durch die ganze Welt, in different countries, Christian people show different ways of affection. Durch die verschiedenen Länder haben die Christen unterschiedliche Formen der Zuneigung gezeigt. The Brazilians are huggers and touchers. Die Brasilianer umarmen und berühren sich gern. You have to hug in Brazil if you're truly with a brother in fellowship. In Brasilien musst du umarmen, wenn du wirklich mit einem Bruder Gemeinschaft hast. But here is what I believe what we need to really learn from this statement. Ich denke, dass wir aus dieser Aussage wirklich etwas lernen müssen. When the pandemic was all over the world, als die Pandemie auf der ganzen Welt war, and governments have told us we're not allowed to be close our Christian brothers and sisters. Und die Regierungen uns sagten, wir dürften unseren christlichen Brüdern und Schwestern nicht nahe sein. I believe that we did wrong in obeying those governments. Haben wir meiner Meinung nach falsch gehandelt, als wir diesen Regierungen gehorchten? We are called to be close to one another. Wir sind aufgerufen, einander nahe zu sein. We are one body. Wir sind ein Leib. Jesus was not afraid to touch the leper. Jesus hatte keine Angst, den Aussätzigen zu berühren. And I don't think anything excuses to cut off true Christian brotherly love. Ich denke nicht, dass es eine Entschuldigung dafür gibt, wahre christliche Bruderliebe abzuschneiden, einzuschränken. So what Paul here was saying was not, it's just get together, have a little service and go home again. Paulus sagt hier nicht, kommt einfach zusammen, feiert euren kleinen Gottesdienst und geht wieder nach Hause. He made sure that he expressed to them that there must be brotherly affection when we get together. Er stellt sicher, indem er es ausdrücklich betont, dass brüderliche Zuneigung vorhanden sein muss, wenn sie zusammenkommen. And I think we should take this serious. Ich denke, wir sollten das ernst nehmen. Verse 21. Vers 21. In my own handwriting, I, Paul, add my loving greetings. In meiner eigenen Handschrift füge ich, Paulus, meinen liebevollen Gruß hinzu. So obviously he didn't write the whole letter in his own handwriting. Offensichtlich hat er nicht den ganzen Brief in seiner eigenen Handschrift geschrieben. He dictated it. Er hat ihn diktiert. But now he added his own writing to make sure that they understand it's really me talking to you. Jetzt fügt er aber seine eigene Handschrift hinzu, um sicherzustellen, dass sie verstehen, ich bin es wirklich, der zu euch spricht. I mean, he specifically puts this in. Why? Er erwähnt das extra, aber warum? Well, the Bible doesn't tell us why, but I understand. Nun, die Bibel sagt uns nicht warum, aber ich verstehe es. Because if you read both of the letters carefully, denn wenn du beide Briefe aufmerksam liest, and if you study a little bit in the context of the history of the church, und ein wenig im Kontext der Gemeindegeschichte studierst, the church in Corinth especially, besonders die der Gemeinde Korinth, there were people there who questioned his apostolic authority. Dann gab es dort Leute, die seine apostolische Autorität in Frage stellten. And Paul defended his apostolic authority and his authority as a spiritual father. Paulus verteidigt seine apostolische Autorität und seine Autorität als geistlicher Vater. So basically, in other words, he said, look, I am your spiritual father. I have birthed spiritually. I am an apostle authenticated by God. Mit anderen Worten sagt er ihnen, seht, ich bin euer geistlicher Vater, ich habe euch geistlich geboren, ich bin ein von Gott beglaubigter Apostel. Now he wanted to make sure that these people didn't say, you know, I think Timothy just said that, Paul didn't actually say that. Er will sicher gehen, dass diese Leute nicht sagen, ich glaube, das hat nur Timotheus geschrieben, Paulus hat es nicht wirklich gesagt. So Paul made sure that people really understood it's him saying this and him expressing his love for them. Paulus stellt sicher, dass die Leute wirklich verstehen, dass er das sagt und seine Liebe zu ihnen ausdrückt. It's one thing. Es ist eine Sache. If I say to you, you know, this person says hi to you. Wenn ich zu dir sage, diese Person grüßt dich. Or if I say, look, I have a letter. Oder wenn ich sage, schau, ich habe einen Brief. This person said, I better make sure I give this to you. Diese Person hat gesagt, ich soll ihn dir besser geben. And in the letter, that person expresses true, authentic love for you. In dem Brief drückt diese Person dann wahre, authentische Liebe zu dir aus. It's a difference. Das ist ein Unterschied. And I believe that that was the heart of the great Apostle Paul. Ich denke, das zeigt das Herz des großen Apostel Paulus. Now we only have a couple more verses, three more verses. Wir haben nur noch drei Verse übrig. Let's see if we can finish that tomorrow or if we need one other day. Mal sehen, ob wir morgen damit fertig werden oder ob wir einen weiteren Tag brauchen. See you guys tomorrow. Bis morgen.